Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Endlich Regen nach den vielen Wochen brüllender Hitze und schon wieder wird gejammert. Der saarländische Kommissar Käfer kann das besonders gut und wir werden ihm dabei heute Gesellschaft leisten. Hören Sie innerhalb unserer Krimireihe Mord auf Deutschland-Tour Käfer kommt was komisch vor von Axel Herzog, eine Produktion des SR aus dem Jahr 1984. Die Anfangsmusik ist übrigens ein Red Herring, eine falsche Fährte, denn gegen Schluss sucht unser Kommissar bei einem ganz anderen legendären Kollegen Hilfe als bei Miss Marple. Nein. Moin, mein Lieber. Oh, das ist aber eine Überraschung. Moin, Chef. Was treibt dich dann so früh, mein bescheidenes Kabäuschen? Oh, die Neugier. Bloß die Neugier. Mhm. Ich wollte nur mal gucken, was mein Kommissar für das viele Geld, wo der Staat ihm bezahlt, so schafft. Also wie ich sehe, ist das nicht viel. Bursche Löcher in die Luft oder bloß der Triebsal auf Note? Hm? Oh. Was willst du denn bei dem Scheißwetter anders machen? Guck doch bloß mal raus. Ja und? Was gibt's denn da zu sehen? Ein Satz mit SR. Was? Der ähnliche Satz, wo mit SR anfängt. Es rennt und das erzählt da. Da soll man mal nicht die Geißelgestirne kriegen. Ja, ich weiß, es sind harte Zeiten. Das Leben ist schwer und der Job erst recht. Also, dass du mir nicht noch depressiv wirst, halte ich lieber an ein schöner alter Spruch. Und ist das Wetter noch so trieb, immer hoch, die Kälte. Och nee, nicht schon so früh am Morgen. Da gibt's nämlich noch einen Spruch. Die Fesel, wo morgen so früh pfeife, holt mittags die Katz. Naja, so Grünschnäbel wie dich vielleicht, aber keh so zäh, alti Kop wie mich. Ich mein, du hast einfach schon zu lange nichts Ernsthaftes mit zu tun gehabt. Daran leid das. Jo, hast schon recht. Aber irgendwie han ich so gefiel. Irgendetwas leid in der Luft, irgendetwas passiert. Das kann ich richtig rieche. Ja. Ich glaub, ich geh dann besser. Dass ich wieder unter normale Leid komm. Und wenn du wieder bei dir bist, dann sagst du Bescheid, gell? Käfer, Mordkommission. Han ich das nicht gleich gesagt? Bleib bitte mal noch da. Ja. Jo. Ja. Jo, ist gut, Herr Berger. Ich weiß dann Bescheid. In Dahle Richtung Tabaksweier. Ich komme so schnell wie möglich. Sie rühre bitte nichts an und veranlasse sie, dass niemand das Haus verlässt. Na, Arzt brauche sie auch keiner zu rufen, denn den bringe ich mit. Bitte? Der Klempner, wo die Tür auf... Natürlich muss der bei Ihnen bleiben. Sagen Sie ihm, wenn der Verdienstausfall hat, den der Gritter ersetzt, okay? Sag mal, hast du neuerdings das zweite Gesicht oder der sechste Sinn? Nee. Das Tor hat wirklich in der Luft gelegt. Das war längst überfällig. Ja, was ist? Hast du jetzt deinen Mord, oder? Ach, es sieht mehr nur mal Unfall aus. Ein Mann ist bei irgendeiner Reparatur in seinem Keller scheinbar an einem Stromschlag gestorben. Mensch, sein Sohn. Obwohl dir der Mord lieber wäre, hm? Ay, jo, da ist ja auch was dran. Einerseits passieren im Haushalt die meisten Unfälle. Warum? Weil die Leute in dieser vertrauten Umgebung überhaupt mit nichts Unvorhergesehenem rechnen. Und bums ist es rum. Andererseits kann man aus genau dem gleichen Grund davon ausgehen, dass sich in einem Haus ein Mord ganz leicht als Unfall kaschieren lässt. Außerdem ist und bleibt der Mord wenigstens etwas Logisches, etwas Greifbares. So einem Unfall gegenüber, da komme ich mir immer irgendwie lächerlich vor, so Schicksal. Und Selbstmord gegenüber hilflos. So hilflos, wie die arme Deible, wo das mache, wohl dem Leben gehe. Schon gut, mein Lieber. Jetzt hau ab. Ich rufe den Dr. Hämmerling an. Der hat halt Dienst. Ach, jetzt habe ich ja doch noch Glück. Es hat aufgehört zu reden. Käfer, Kriminalpolizei. Herr Berger? Jo, das bin ich. Ich bin der Sohn von dem Verstorbenen. Kommen Sie bitte. Sie können gerade hier die Kellertreppe runtergehen. Ihr Doktor ist schon unne. Und der Herr Kallenborn auch. Herr Kallenborn? Ach so, der Klempner. Ja, da gehe ich mal. Es tut mir leid, Herr Berger, dass mir das so direkt danach machen müsse, aber... Ich verstehe schon. Sie tun ja auch nur ihr Pflicht. Das war übrigens gut, dass Sie gleich die Mordkommission angerufen haben. Das spart uns viel Arbeit. Woher haben Sie das gewusst? Ah ja, bei Selbstmord, da habe ich mir gedacht. Ach so. Unfall kann das also nicht gewesen sein. Na ja, mal gucken. Sie bleiben ja da, Herr Berger, gell? Wir müssen uns nachher noch in der Halle. Wer wohnt noch in dem Haus? Meine Mutter. Und ob in Miet die Frau Oslowski. Mhm. Der hat nicht gesagt, sie soll auch da bleiben. Das war doch richtig. Aber sicher, Herr Berger. Was macht ihr, Herr? Moin. Moin. Also, ich war hier mit dem Bissdoktor. Können Sie mir schon was erzählen? Erzählen kann ich das schnell. Ob Sie es dann genauso schnell klären können, das ist eine andere Sache. Also, der Herr Berger ist an Herzversagen gestorben. Hervorgerufen durch einen Stromschlag. Woran sieht man das? Ja, der Mann hat an beide Handrücke die typische Verbrennung. An der Handrücke? Das kann man sich ja bald nicht vorstellen. Herr Kommissar, das ist... Ganz kleiner Moment, Herr Kallenborn. Lassen Sie mich gerade Doktor noch was fragen. Nur zu meinem Verständnis, Doktor. Ich habe bei mir der Hemd doch jede Lampe selber angeschlossen. Schon oft genug ein geputzt kriegt. Da sterbt doch keiner dran. Vielleicht kann ich es Ihnen erklären, Herr Kommissar. Ah ja. Ich bin nämlich von der Hemm Elektromeister. Aber die Leute hier, die Männer, der Kallenborn, der kann alles. Da komme ich dann auch für so arbeiten. Verstehen Sie? Ah, das ist ja prima. Da haben wir ja den Fachmann gleich bei der Hand. Also das mit dem Strom ist so. Mhm. Der sucht sich immer den kürzesten Weg. Und wenn Sie der Hemm eine Lampe aufhängen und kommen, sagen wir mal, mit Daumen und Zeigefinger an die zwei Drähte. Ja. Den blaue und den braune. Ja, ja. Ne? Mhm. Und Sie haben vergessen, ohne den Schalter auszuknipsen, dann kriegen sie eben ein Gehuscht. Klar? Mhm. Aber die zwei Finger, die sind ja so nah beieinander, dass der Strom sofort wieder rausgeht. Und das pickt dann nur ein bisschen. Ja, wenn's geht, Herr Kallenborn, nur wenn's geht. Machen Sie es ein bisschen kürzer, ja? Lass es nur, Käfer. Der Mann erklärt das genau richtig. Aber wenn Sie jetzt mit ausgestreckten Armen links und rechts mit beiden Händen in die volle greifen, dann geht der Strom total über die Pumpe und das haut jeder vom Sockel. Oder von der Leder, so wie der arme Herr Berger. Herr, ganz habe ich Ihr Fachausdruck aber nicht verstanden. Was ist mit der Pumpe? Der Herr Kallenborn meint das Herz. Die Brandstelle an der Hand beweise, dass der Strom durch den ganzen Körper, sprich Kreislauf und Herz, hat fließen müssen. Und das ist tödlich. Aber der Mann hat doch an der Lampe selbst überhaupt nichts gemacht. Die hängt doch fest an der Decke. Das wird ja bedeuten... Jo, soweit man sehen kann, hat der Mann nichts weiter wollen machen, als den defekt Neonröhr auswechseln. Wie er den Schlag gekriegt hat, ist ihm natürlich aus der Hand gefallen. Die Splitter leihen ja überall. Und das heißt, dass die Neonleucht komplett ohne Strom steht. Aber das gibt's doch nicht. Nicht ohne Manipulation. Oder was meine Sie, Herr Kallenborn? Also in meinem Beruf, da gibt's die deutschen Dinger. Ich habe schon Niederspannungskriechströme erlebt, also 12 Volt, wenn zum Beispiel ein ganzer Motorblock von einem Auto unter Strom steht. Das tut mehr weh, wie wenn man Annie an einer Lichterklemme geputzt kriegt. Aber sowas, das habe ich noch nicht gesehen. Naja, mal gucken. Also wäre doch das Teufels Ding doch nicht angreifen. Doch, aber nimm mit Spannungsprüfer. Nix. Alles tot. Naja, das schrauben wir sie mal ab. Ach, das kommt mir aber verdammt komisch vor. Sie fummeln jetzt an dem Ding rum, als wäre nix. Ja, ist ja nix. Da gucken Sie, ist ordentlich angeschlossen. Mhm. Beide Phase in der Klemme. Wann ist dann der Tod eingedreht, Doktor? Ungefähr zwischen 10 und 12 gehe ich dann oben. Das kann ich soweit sagen. So, also mal im Klartext. Vor circa 12 Stunden ist ein Mann gestorben, wie er probiert hat, eine Neonröhre auszuwechseln. Beim Rindreh von der Röhre ist er mit beiden Händen an das Gehäuse von der Raclette gekommen. So nennt man das Ding doch wohl. Und jetzt ist die Raclette so harmlos, wie sich das gehört. Das stinkt doch noch, Mord. Also ich bin doch hierher gerufen worden von dem jungen Berger, weil die Tür von innen zu war. Ja, da habe ich ja bis jetzt noch gar nicht getraut, davon anzufangen. Das macht mir das ganze Konzept kaputt. Alle gut, die Tür war versperrt von innen. Das können Sie bezeugen. Mhm. Das ist doch eine sogenannte feuerhemmende Stahltür, ne? War das schwer, die aufzukriegen, ich meine? Kann das nicht, fach mal ab. Na ja, klar. Die Schlösser sind unkompliziert. Mit ein bisschen Geschick und einem richtigen Werkzeug, da kann das fast jeder. Ach so. Und da hat der junge Herr Berger sie nur aus Vorsicht gerufen, damit er gleiche Zeuge hat, dass die Tür... Ach was, innen... nee, der Friedel. Also, gerade der hätte das nie gekonnt. Der hat schon immer zwei linke Hände gehabt. Ja, da wären wir jetzt da unten fertig. Da verziehe ich mich dann. Ja, ist gut, Doktor, ich rufe sie dann an. Wenn die Spurensicherung da war, dann können sie auch die Leiche abholen lassen. Herr Kallenborn, Sie dürfen dann auch gehen. Jo, bis dann einmal. Servus. Servus. Hast du auch immer nicht in der Kopf? Ist das direkt absurd? Halt oben muss ich mal nur gucken, wo ich schon sowas wie mit dem Schlüssel gelesen habe. Ja, bitte. Guten Morgen, ihr Damen. Nehmen Sie bitte Platz, Herr Kommissar. Das ist meine Mutter. Ich hoffe, es dauert nicht so lange, Herr Kommissar. Es gibt noch so viel zu erledigen. Bestimmt nicht. Ich mache es so kurz wie möglich. Und das ist dann die Frau... Oslowski ist mein Name. Ich wohne hier in Miet. Jo, der Herr Berger hat mir schon gesagt. Waren Sie gestern oben zu Hause? Was soll denn das bedeuten? Ist das ein Verhör? Noch nicht. Aber es könnte eins werden. Bis jetzt ist es nur Gespräch und zwar zwischen mir und der Frau Oslowski. Also bitte. Ja, also wir haben all zusammen bis Stiga halb zehn da im Wohnzimmer gehuckt und Kanaster gespielt. All zusammen? Der Herr Berger, der alte Herr Berger auch? Ja, der auch. Na und dann? Mein Vater ist dann in den Keller gegangen. Er wollte noch ein bisschen was knoddeln, hat er gesagt. Hm, und Sie drei? Wir haben dann noch weiter gespielt, fast bis halb zwei. Gell, Mama? Jo, es war bald zwei, wie ich im Bett gelegen habe. Stimmt genau. Ich habe vom Innschlafen gerade noch die Nachricht im Nachtprogramm der ARD gehört. Fantastisch, wie Sie das alles so genau wissen. Und den Herr Berger Senior hat in der ganzen Zeit niemand vermisst? Da haben Sie erst heute Morgen gefunden? Mein Vater hat da unten im Keller sein eigenes Reich gehabt. Da hat er nachts oft drin rumgegruschelt. Und meistens dann auch noch dort geschlafen. Es war ein Nachteul. Jo, der hat so viel Hobbys gehabt, wo er dort unten ausgeübt das hat. Das kann man wohl sagen. Hm, dann haben Sie sich natürlich auch bis heute Morgen keine Gedanken um den gemacht. Ja, verstehen. Na ja. Dann will ich sie nicht weiter belästigen, wenn ich sie noch brauche. Ich weiß ja, wo ich sie finde. Bis dann also. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. So, alle mal schnell zusammen. Drei Hartenis und keine Spur von Trauer. Hallo? Sie? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Ja. Worum geht's dann? Ey, kommen Sie doch gerade mal rüber. Ich muss Sie was fragen. Hm. Sagen Sie mal, Sie kommen doch gerade bei Berjasche raus. Was ist dann da los? Wieso? Was soll denn da los sein? Stell es sich doch nicht so an. Da sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass da was nicht in Ordnung ist. Louis Kiesel kann ich Sie nichts vormachen. Na, das Gefühl habe ich auch. Na ja, Sie erfahren es ja sowieso. Der Herr Berger ist heute Nacht verstorben. Ich habe es ja gleich gedenkt. So was war dort hier schon langfällig. Erst kommt der Klempner, dann der Doktor, dann die Kripo. Sie sind doch ein Kriminaler, gell? Sie müsste bei uns beschäftigt sein, bei Ihrer Kombinationsgabe, Frau Kiesel. Gell, da habe ich doch recht gehabt. Mein seelischer Alter hat ja schon immer gesagt, Luise Kiesel, flink wie ein Wies. Ja, also da ist der alte Bär. Nee, so alt war der ja noch gar nicht. War ja noch schwerrüstig. Die Frau Oslowski wird Ihnen das bestimmt bestätigen können. Obwohl sie dem jungen Herr Berger seine Qualitäten noch mehr geschätzt hat. Was da alles gelaufen ist, ich kann Ihnen sagen. Und alles unter einem Dach. Meine Liebfrau, Sie haben zu viel Hör auf der Zehen. Muss ich warnen. Sind Sie vorsichtig. Nicht alles, was man sich inbildet, wenn man vor lauter Langweil Tag und Nacht am Fenster leid, stimmt. Aber wenn Sie sich aber gezwungen sehen, eine Aussage zu machen, zum Beispiel, dass die Frau O. mit beide Herren B. ein Verhältnis gehabt hat und die Frau B. das geduldet hat, dann kann ich Sie nicht hindern. Dann kommen Sie in mein Büro. Wiedersehen, Frau Kiesel. Auf Wiedersehen. Also die Beschädigung von Behördeneigentum ist so ziemlich das Einzige, was du noch nicht auf dem Kerbholz hast. Ist es jetzt soweit? Soll ich den Doktor rufen? Ach, ich wollte doch bloß was demonstrieren. Aber ausgerechnet an deiner scheiß Bürotür, da funktioniert das nicht. Hast du meinen Bericht von gestern gelesen? Ja, den habe ich gelesen. Der ist genauso wurscht wie dein derzeitiges Verhalten. Also, mein Lieber, ich mache mir schwere Sorge um dich. Ach, das brauchst du doch nicht. Brauchst du überhaupt nicht, Chef. Wir gehen jetzt mal neben dran bei Elli Großen, dann zeige ich dir, wie das mit dem Schlüssel war. Der Schlüssel, mit dem der Mörder die Tür von innen zugesperrt hat und dann durch Schlüsselloch entkommen ist, ja. Wart's nur ab. Ja, bitte. Oh je. Die Gesamtmordkommission. Na, was habe ich dann ausgefressen? Oh, Sie brauchen keine Angst zu haben, Frau Kollegin. Auch wenn der Käfer Ihnen ein bisschen merkwürdig vorkommen sollte, er ist noch völlig ungefährlich. Ah. Er hat nur jetzt ein neues Hobby. Ja? Er schlägt gern Bürotiere zu. Ach, sonst so? Nix. Und meine, die hat ihm nicht gereicht, wenn er jetzt noch ein bisschen mit ihrer Tier spiele. Am besten hocken Sie sich ganz ruhig da in der Ecke. Hm? Ein neues Gesellschaftsspiel, hä? Jo, es ist ja jetzt gut gänz auf, ihr Kindskepp. Es handelt sich um ein uraltes Gesellschaftsspiel. Und zwar um den Versuch eines perfekten Mordes beziehungsweise seiner Aufklärung. Er ist gerade bei beinächst perfekter Mord aufzuklären. Soll das etwa heißen, dass... Indem er die Dir da immer auf und zu macht? Also er hat doch nichts im Kopf wie Batsch im Sack, ihr Lästermäuler. So, jetzt han ich's. Ach, da bin ich aber wirklich froh. Was hast du dann? Ich geh jetzt mal raus, ihr Dummschwätzer, ne? So. Jetzt gucken wir mal, ob ihr die Tür aufkriegt. Aber warum soll ich die Tür nicht aufkriegen? Ohne den Schlüssel umzudrehen. Das geht ja tatsächlich nicht. Keiner. Tatsächlich. Das gibt's doch überhaupt nicht. Quod erat demonstrando. So, du lass mich wieder rennen. Was war dann da jetzt zu demonstrieren? Wir haben gestern eine Tote gefunden. Ah. Hinter einer Tür, die von innen zugesperrt war. Und hat mir so vom Klempner aufgemacht werden. Also Selbstmord, wird man sagen. Ja, eigentlich ja. Vielleicht aber doch nicht, habe ich gedacht. Weil mir so vieles komisch vorkommen ist. Und da habe ich halt Nachtmor Sherlock Holmes gelesen. Hat der auch seine Probleme gehabt. Jo, aber die Lösung war äußerst unbefriedigend. Der Mörder hat sein Opfer umgelegt, das Zimmer verlassen, von außen abgeschlossen und den Schlüssel in den Sack gestochen. Ne? Ja, das gibt doch keinen Sinn. So, und dann ist er zu der Hausbesitzerin gelaufen, hat dort ganz aufgeregt gemacht, der sowieso, also den, wo er selbst umgelegt hat, der wird sich nicht mehr melden. Und dann hat er die Frau vor die Zimmertür geschläft, damit die sich überzeugen kann und hat dann die Tür aufgebrochen. Ganz schön raffiniert. Und wie die Frau die Leiche gesehen hat, ist er vor Schreck bald selbst gestorben. Und der Schuft, der hat in der Zeit den Schlüssel inne ins Schloss gesteckt. Ja, ja, ja, ja. Die Frau hat nachher geschworen, der Schlüssel hätte schon vorher inne gesteckt. Verstehen er? Na ja, sicher. Sicher. Aber so war das doch gar nicht im Fall, Berger. Und das hat mich heute Nacht auch fast verrückt gemacht. Aber dann doch auf die Idee gebracht. Was für Idee? Damals beim Sherlock Holmes, da sind die Schlösser und die Schlüssel dazu noch in Handarbeit gemacht, gell? Aber wenn er euch mal so ein Ding betrachtet, so, jetzt gucken wir mal, wie der im Schloss rumrutscht. Der hat ja kaum Zacker am Bart. Ne? Schau mal her. Die wohne Halle kenne. Ja, das stimmt. Aber wenn ich die jetzt vorsichtig ein bisschen mehr rumdrehe, wie halb, aber nicht so weit, dass der Schnapper schon rauskommt, und dann gehe ich raus und knalle die Tier von außen zu, das kann bei einigem Training klappen, dass sich der Schlüssel durch die Erschütterung ganz zudreht und der Schnapper das Schloss sperrt. Also das ist wirklich überzeugend, die Lösung. Ja, aber sehr, sehr schwer zu beweisen. So, und los. Dann schaffen wir uns mal wieder aus der Fies. Und vielen Dank für die Geduld, die Sie mit uns gehabt haben, Frau Kollegin. Aber ich bitte Sie, das war doch hochinteressant. Alle dann, tschüss und nochmal danke. Tschüss dann. Warte mal, ich gehe doch mit. So, mein Lieber, dann setzen wir uns mal. Also, du hast mir da den denkbaren Fall eines klassischen Verbrechens demonstriert. Sag mal, ist dir dabei auch aufgefallen, dass du gleichzeitig ein klassischer Denkfehler mitgeliefert hast? Ich wüsste nicht. Doch, du hast das Pferd am Schwanz aufgezäumt. Du hast die Umstände einer Tat geschildert, für die es überhaupt keinen Anhaltspunkt gibt. Natürlich hat die Schlüsseltheorie doch nur einen Sinn, wenn der Bayer ermordet worden ist. Ewe. Und bis jetzt haben wir mal vorrangig Selbstmord in Betracht zu ziehen. Zumindest gibt das die beste Erklärung für einen Raum, der von innen abgesperrt ist. Und selbst beim Unfall ist die Sache mit dem Schlüssel einleuchtender zu erklären als deine Konstruktion. Denn wer hat da nicht schon in Gedanken mal dir hinter sich zugesperrt? Jo, kenn ja sogar zu, dass selbst so ein dämlicher Unfall möglich ist. Die Neonleuchter, die war uralt, da war ja bei kein Lack mehr dran. Ja, sicher. Aber bleiben wir mal bei deiner Traumtheorie. Für einen Mord hast du doch nichts wie drei Tatverdächtige, die sich wie in Chicago gegenseitige Bombe-Alibi verschafft haben. Du hast nämlich keine Erklärung für den Tatvorgang, du hast keine Motive. Moment, Moment, Chef, jetzt machst du aber einen gewaltigen Denkfehler. Und außerdem hast du ein entscheidendes Informationsdefizit, das Schlimmste, was im heutzutage passieren kann. Ja, das kann ja nur an dir leihen. Also, zuerst mal zu deinen sogenannten Alibis. Die eigentliche Tatzeit ist ja in so einem Fall der Moment, wo die Raclette von der Neonlampe präpariert worden ist. Wenn einer von den drei dort dran rumgefummelt hat, dann war das auf jeden Fall, bevor sie all zusammen angefangen haben, Canasta zu spielen. Und für die Zeit ist noch keiner nochmal Alibi gefroht worden. Mhm. Und dann zu den Motiven. Käfer? Was? Wer will zu mir? Ach du heiliger Bimbam. Sagen Sie ihr, sie soll sich im Flur vor meinem Büro ganz ruhig auf den Stuhl hucken, bis ich sie rufe. So, Chef. Das kann schon mal was von Motive erfahren. Wieso? Aber weil kommt's Louis Kiesel. Ich verstehe kein Wort. Außer, dass du mir mal wieder nicht alles erzählt hast. Das war noch nicht reif für einen Bericht. Die Frau Kiesel ist eine Nachbarin von Bergersch. Eins von den schrecklichen Weiber mit Hohr auf der Zehen, Gift auf der Zunge und Aue wie Lux, wo da und Nacht auf der Lauerleihe. Von der weiß ich, dass der Bayer Senior und der Bayer Junior was mit der Oslowski gehabt haben solle. Beziehungsweise noch an. Und dass die Frau Berger das angeblich gewusst und sogar geduldet hat, oder sagen wir mal, hingenommen hat. Aha. Und daraus tust du dann dein Motiv ableiten. Der Bayer wollte die Oslowskis nimmer mit seinem Vater teilen und die wäre auch ganz froh gewesen, wenn sie denn eine Alte losgewesen wäre. Und die Frau Berger war bestimmt schon krank vor Eifersucht. Ja, ja. Hat dann jeder ein Motiv und Geld spielt dann bestimmt auch noch eine Rolle. Ne? Ja, so blöd das klingt, aber es ist fast haargenau so gewesen. Ich habe der Frau Kiesel ihr Geschwätz doch müssen überprüfen. Und da ist Folgendes rausgekommen. Es war ein ganz taliger Geheimnis, dass der Jungberger, der jetzt 27 ist, im Leben noch nichts Richtiges geschafft hat. Fast immer arbeitslos war, aber Hobbys wie Playboy gehabt hat. Motorräder, Motorboote, Flugstunden in Ensheim und so weiter. Tja, und die Frau Oslowski, die wäre auch nicht billig, habe ich gehört. Sag mal, wie alt sind die eigentlich? 35. Ja, kann man schon verstehen, dass die lieber deine Junge als mit deiner alte Bärer gehandelt. Und wenn der Junge statt deine viele Schulden im Alter viel Geld hat, dann erst recht. Und dass die Frau Bärer ihr Mann und die Fremdfreiheit können vergifte, das peifert dort in der Eck schon die Spatze von den Dächer. Ja, aber für was ist denn die Frau nicht abgehauen? Wo soll eine Frau von 50, wo nie einen Beruf gelernt hat, hin? Da müsse die Frau dann eben all Auszug drücken und das Elend ertragen. Naja, vielleicht hast du recht. Ja, aber was will die Wetterhexe draus jetzt noch, die Kiesel? Keine Ahnung. Wenn sie nicht mehr zu bestellen hat wie gestern, dann schmeißt sie gerade wieder raus. Ach, Frau Kiesel, ja, kommen Sie doch bitte. Guten Tag, Herr Kommissar. So, nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön, sehr freundlich. So, wissen Sie, das hat mir nämlich gar keine Ruhe gelassen. Ich habe Sie unbedingt noch mal müssen sprechen, weil Sie nämlich gesagt haben, Ach, der ist ja noch so ein netter Mann von der Kripo. Danke für das Kompliment. Bitte. Merl ist mein Name. Angenehm. Frau Kiesel, haben Sie uns noch was zu sagen? Etwas, was Sie meinem Kollegen gestern nicht gesagt haben. Ah jo, deswegen bin ich ja da. Das wollte ich nämlich ja gerade erzählen. Alle gut, Frau Kiesel, schießen Sie los und machen Sie Ihrem Spruch alle Ehre. Sie meine flink wie eine Wiese, richtig. Ich soll mich dummeln. Ja. Ja, also, das war nämlich so. Wie ich heute Nacht wach war bin, ich schlafe ja kaum länger an einem Stück wie 3 Stunden. Und da stelle ich mir für den Fall, also wenn ich wach gehe, meistens eine Flasche Bier in den Kühlschrank und lege mir 2-3 Leberwurstschmiere auf den Küchentisch. Wissen Frau Sie, Kiesel, bitte. Ja, also, wie ich mir's gedenkt habe, 2:30 bin ich wach gehen und gleich in die Küche. Und mein Küche, die leitet ja direkt vis-à-vis von Berjasch, ihrem Wohnzimmer so. Und den Schlafzimmer vom Friedel und von seiner Mutter. Mhm. Man kriegt einfach alles mit, ob man will oder nicht. Und da haben die alle 3 im Wohnzimmer gehuckt und haben noch Karte gespielt. Bis ich da meine Schmiere verdrückt gehabt habe, waren sie aber fertig und sind jeder in sein Zimmer, zumindest der junge Berjasch und seine Mutter. Bei denen ist gleich das Licht angegangen. Und die Frau Oslowski? Ah, die wohnt ja noch hinne. Das kann ich ja nie sehen. Also, was ich jetzt erzählen wollte. Erzähl es, Frau Kiesel, erzähl es endlich ums Himmels Wille. Ah ja, sie lassen ihn mir nicht zu Wort kommen. Hm? Also, die haben in ihrem Schlafzimmer das Licht schon wieder ausgehabt. Und ich wollte auch gerade wieder schlafen gehen. Und da ist das dann losgegangen. Zuerst bei der Frau Berjasch, Licht an, Licht aus. Dann so geisterhaftes Funkle im Keller, wahrscheinlich eine Taschenlampe. Dann wieder ins Schlafzimmer. Und eine halbe Stunde später beim Friedel, bei dem jungen Berjasch, genau dasselbe. Was sagen Sie jetzt dazu? Frau Kiesel? Ja? Ich überprüfe das. Vorläufig mal vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Aber das ist doch selbstverständlich. Das gehört sich doch so, dass man als Bürger seiner Polizei bei der Verbrechensbekämpfung hilft. Ja, bin ich schon fertig? Jawohl, Frau Kiesel, auf Wiedersehen. Sie sind schon fertig. Ach so, ja. Haben Sie dann keine Frage mehr an mich? Nee, haben wir keine Frage mehr. Ach so, ja, dann auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Kiesel. Geschafft. Wenn ich vor der Wahl stehen würde, ob ich die oder ein Massenmörder sollte in der Bullis bringe. Ja, ich also weiß, dann, was du wünschst. Aber die Leitmänner halt, das wäre ihre Pflicht. Ja, das meint die XYZ-Zimmermann A. Es ist kein gutes Zeichen, wenn die Denunzianten im Kurs so hoch stehen. So, jetzt zerbrech dir mal nicht dein Käppchen, gell? Ich hau jetzt ab. Ich muss nämlich heute Mitarbeiter Arzt. Und morgen, da will ich einen Bericht ziehen. Aber vollständig. Wo kann ich denn jetzt den Zettel? Ja, Boutique Malou, hört sich ja gut an. Boutique Malou Oslowski? Käfer, Kriminalpolizei. Frau Oslowski, ich muss Sie dringend sprechen. Wann machen Sie da Mittagspause? In einer halben Stunde. Soll man zum Kaffee Men treffen? Da hätte ich nicht weit. Ach, du lieber Gott, nee, gegen Kaffees habe ich ja Allergie. Was ist denn da noch in der Nähe? Ach jo, der Holzkopf. Das passt besser. In Gottes Name, jo. Von mir aus. Bis dann. Jo, bis dann. Schlecht Gewisse scheint ihr kennst zu haben. Ach, da sind Sie ja schon. Sie haben so ein bisschen näher gehabt wie ich. Ja, da wollen wir uns erst mal etwas bestellen. Aber für mich bitte nur einen Kaffee. Essen kann ich hier nichts. Das stinkt ja ganz gruselig, nur abgestandenem Mehl. So ein armer Beamtebauch, der kann nicht so grittelig sein. Sonst reiße ich die Späße nicht. Kaffee, Pilz und Rote mit Pommes, bitte. Kommt sofort. Was kann ich denn für Sie tun, Herr Kommissar? Ich weiß doch rein gar nichts. Aber ich weiß einiges über Sie. Und deswegen sollte Sie aufhören, die Unschuld vom Land zu spielen. Ich bin von der Mordkommission und kein Sitterichter. Sie wissen, was ich meine. Es geht jetzt nur darum, dass ich jemand brauche, dem ich vertrauen kann. Und Sie meinen das Kinde, Sie? Obwohl Sie Vorteil ziehen aus dem Tod vom Herrn Berger und obwohl Sie mit dem jungen Berger liiert sind, traue ich Ihnen kein Mord zu. Deswegen muss ich versuchen, Ihnen zu vertrauen. Kaffee, ein Pilz. Das heißt, übersetzt, dass Sie im Friedel und seiner Mutter am Mord zutraue. Ganz schlimmer sogar. Du und Sie's? Ich will nur ganz ehrlich sein. Das wünsche ich mir. Die Frau Berger. Ich habe keinen Grund, die zu hassen oder so. Sicher umgekehrt, die mich. Wenn ich bei dem Friedel bleibe wird, jetzt, wo er Geld hat. Wie, wollen Sie nimmer? Eine rote mit Pommes, bitte. Gell, so kann man sich irren. Nee, ich weiß jetzt, dass ich bei dem Friedel auf meine Art nichts anderes gemacht habe wie seine Mutter. Ich habe bemuttert und das ist ja keine Basis. Was ich sagen wollte, ich kind jetzt, wo mir alle zwei eigentlich egal sind. Jo, weiß Gott, was für Zeich verzähle. Nur ends nicht. Dass einer von denen zwei sowas hätte können machen, Herr Kommissar. Haben Sie, nachdem Sie in der Nacht in Ihrem Bett waren, noch irgendwas in dem Haus gehört? Ich bin innen geschlafen. Und so war ich dort sitze. Ich habe nichts mehr gesehen und nichts mehr gehört. Ich glaube es Ihnen. Und jetzt machen wir Folgendes. Sie gehen nur der Schicht gleich hin, schwitzen mit niemand und setzen sich ruhig in Ihr Kämmerchen. Ich komme so, gehe acht, kloppe, mache Ihr Tür auf und sage ganz laut Namen Frau Oslowski, ne? Und Sie begrüßen mich ebenfalls ganz laut. Und dann mache ich die Tür wieder zu, aber von außen. Ist das klar? Jo, aber... Bitte, fragen Sie jetzt nichts. Los, Sie müssen dabei. Abgemacht. Alle gut, abgemacht. Herr Berger, darf ich Sie mal einen Moment stören? Sie? Was wollen Sie dann um die Dorzeit noch? Na ja, kommen Sie rein. Ihre Mutter und die Frau Oslowski sind ja da. Die Frau Oslowski weiß ich nicht genau, ich glaube schon. Meine Mutter ist im Wohnzimmer, wir gucken Fernsehen. Ja, was soll man sonst machen? Ich will nur mit jedem von Ihnen ganz kurz sprechen. Mit jedem? Mit jedem extra? Ja, getrennt. Sagen Sie bitte Ihrer Mutter, sie möchte so lange in Ihrem Zimmer bleiben. Ja, Moment mal gerade. Oh, bitte. Mama! Kommissar Peter, ist es nicht getan, sondern Opposition. Im gesunden Unternehmen Posten. So, Kommissar. Nehmen Sie bitte Platz. Herr Berger, es besteht der Verdacht, dass Ihr Vater ermordet worden ist. Das kann doch nicht sein. Das war doch Selbstmord. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Jetzt hören Sie mir mal zu. Sagen Sie nichts. Die Umstände deuten auf Mord. Sie, Herr Berger, haben einige Gründe. Wir brauchen uns doch nicht näher darüber auszulassen, über den Tod von Ihrem Vater nicht gerade unglücklich zu sein. Sie sind entgegen der Meinung von Herrn Kallenborn, wo gemeint hat, Sie hätte zwei linke Hände, durchaus in der Lage, auch komplizierte handwerkliche Arbeiten auszuführen. Wer geklaute Mofas frisiere kann... Was soll denn das bedeuten? Los, Amas, es war ja nur ein Mal, eine Jugendsünde. Aber wir wissen es eben. Alles in allem... Sie können das gemacht haben. Das können Sie im Leben nicht beweisen. Es wäre mir lieber gewesen, Sie hätte gesagt, dass Sie das im Leben nicht hätte machen können. Ich gehe jetzt zur Frau Oslowski und anschließend zu Ihrer Mutter und sage jedem, was ich so meine. Sie bleibe bitte so lange hier, bis ich Sie all zusammenrufe. Namen, Frau Oslowski. Namen, Herr Kommissar. Aha. Schon schleicht der Herr Berger Junior zu seiner Mutter. Genau so habe ich mir das gedenkt. Jetzt aber nix wie ein Nunner und das Ohr an die Dier. Mama, wir müssen uns jetzt endlich vertrauen. Du musst mir sagen, was du die Nacht da gemacht hast. Der Mensch von der Kripo, der weiß zu viel. Deine Kenne man nicht mehr hin ans Licht führe. So nit. Ich kann von der ganzen Sache nichts mehr hören. Mama, du musst... Jetzt reiß dich zusammen, bitte. Also, gut. Als ich im Bett war, da konnte ich noch nicht schlafen. Und da habe ich gehört, wie du in den Keller gegangen bist. Und wie du wieder zurück warst, dann bin ich runter. Und da habe ich den Papa gesehen Und da habe ich gemerkt, Und ich war, ich wollte doch noch mal mit dem Schwätze wem Lisa. Ich will nichts hören. Doch, Mama, du musst dich jetzt wirklich damit abfinden, bitte. Da habe ich gemerkt, du... Und auf die Idee, dass Ihr Vater nur Kind verunglückt sind, sind Sie nicht gekommen. Jesus, haben Sie uns belauscht? Wo kommt denn der her? Was will dann der? Beruhig dich, Mama, der weiß jetzt sowieso alles. Jetzt gucken wir uns mal hin und kläre die Sache. Jo, da fehlt nämlich noch einiges. Ist ja schon schlimm, dass ihr euch gegenseitig der Mord zugetraut habt. Aber das ist nicht meine Sache. Aber wer von euch hat denn jetzt das Ding mit dem Schlüssel gedreht? Das war ich. Ich bin, nachdem die Mama wieder offen war, noch mal runter. Und dann haben sie noch den Kallenborn geholt, morgens. Damit ich in jedem Fall ein vermeintlicher Mord, der wohl in Wirklichkeit der Unfall war, für Selbstmord halten soll. Hier mache ich ihm die Arbeit schwer. Da bin ich aber froh, dass wir das jetzt hinter uns haben. Gell, Mama? Das müssen Sie verstehen, Herr Kommissar. Die Aufregung in der Nacht und die Ungewissheit. Ist schon gut. Da kann ich jetzt endlich auch Feierabend machen. Ja, ich bring Sie noch schnell raus, Herr Kommissar. Schönes Anwesen an die Leute. Gepflegt. Kiesel stehen. Woran erinnert mich das? An die Frau Kiesel, leider. Moment. Was hat die Frau Kiesel erzählt? Zuerst ist die Frau Berger in der Keller in der Nacht. Und der Herr Berger Junior hat vorhin behauptet, er wäre als Erster in der Keller. Ja, lügt die Frau Kiesel oder hat sie sich verguckt? Mein Gott, bin ich ein Dummnickel. Fall ich auf der Oslowski, sie hat treuer Blick rennen und lasse mir so ein Theater vorspielen. Kommen Sie mal schnell mit ins Wohnzimmer. So, das hätte man geschafft. Ach, die Frau Oslowski ist ja Ado. Von dem Sekt für die Siegesfeier kenne ich immer auch gläsigen. Den habe ich jetzt verdient. Ich habe wirklich nichts dort damit zu tun. Du bist und bleibst ein Trottel, Friedel. Wie konntest du denn dem jetzt noch mal Luft machen? Schon gemeint. Beruhigen euch. Wissen Sie, Frau Oslowski, das ist mir zu kompliziert mit Ihnen, ob Sie jetzt Mittäter sind, weil Sie tatsächlich mitgemacht haben. Oder weil sie hinterher den oder die Täter gedeckt haben. Das muss das Gericht klären. Aber eins muss ich Ihnen lassen. Was Sie mir da im Holzkopf vorgespielt haben, das war schon klasse. Sie hätte solle Schauspieler werden. Nur schade, dass die zwei anderen bei Weitem nicht so begabt sind und in der Aufregung ihr Text verwechselt haben. Egal, das ist ein Komplott. Ihr seid alle drei verhaftet. Wo ist denn hier das Telefon? In unserer Reihe Mord auf Deutschland-Tour hörten Sie Käfer kommt was komisch vor von Axel Herzog. Es sprachen Kommissar Käfer, Bernd Stenger, sein alter Chef Merl, Günter Stutz, Herr Berger Junior, Michael Seewald, Klempner Kallenborn, Peter Marine, Dr. Hämmerling, Hans Dilk, Frau Groß, Marianne Weber-Riedel, Frau Berger, Brigitte Triander, Lisa Oslowski, Elfi Elsner, Nachbarin Kiesel, Gerdi Weißenbach. Regie führte Brigitte Triander, eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1984.